Amen. Today we will continue with our message, which is grace and love. Heute machen wir weiter mit unserer Botschaft Gnade und Gesetz. Aujourd'hui on continue avec notre message qui est la grâce et la loi. In everything, let us learn to live under grace. Lasst uns lernen, im Allen unter der Gnade zu leben. En tout, on doit apprendre de vivre sous la grâce. To live under grace is to remember the Christ that you are. Unter der Gnade zu leben bedeutet, sich an den Christus zu erinnern, der du bist. Vivre sous la grâce signifie que tu te rappelles que tu es le Christ. Let us learn to prove everything if they are of Christ or of this world. Lasst uns lernen zu prüfen, alles zu prüfen, ob es von Christus ist oder von dieser Welt. On doit apprendre de tout examiner si ça vient du Christ ou de ce monde. Of Christ is grace, of this world is law. Ist es von Christus, dann ist es die Gnade. Ist es von dieser Welt, dann ist es das Gesetz. Si c'est du Christ, là c'est sous la grâce. Si c'est de ce monde, là c'est sous la loi. Amen. Let us learn to live under the grace of Christ Jesus in all things. Lasst uns lernen, in allen Dingen unter der Gnade von Jesus Christus zu leben. Et on doit apprendre de vivre sous la grâce de Jésus Christ en tout. Which is called God kind of grace. Das bedeutet die Gnade von Gott. Et c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In our prayer, in our worship, let us allow it to be under God kind of grace. In unserem Gebet, in unserer Anbetung, lasst uns zulassen, dass es unter der Gnade von Christus passiert. Quand on prie ou bien on loue l'Éternel, on doit permettre que ça soit tout sous la grâce du Christ. You never take any decision without being under grace or under law. Du entscheidest dich niemals oder du führst niemals eine Entscheidung aus, ohne entweder unter der Gnade oder unter dem Gesetz zu sein. Et tu prends jamais une décision sans être sous la grâce ou sous la loi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Even in our relationship with the Holy Spirit. Selbst in unserer Beziehung mit dem Heiligen Geist. Même dans notre relation avec le Saint-Esprit. It can't be under grace or under law. Selbst diese kann entweder unter der Gnade oder unter dem Gesetz sein. Ça peut aussi être sous la grâce ou sous la loi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It's not that's why it's not everyone that says Holy Spirit that is Holy Spirit. Und deswegen sagt nicht jeder, der den Heiligen Geist meint oder sagt, auch wirklich den wahrhaftigen Heiligen Geist. Et c'est ça pourquoi seulement parce qu'une personne dit oui c'est le Saint-Esprit, ça signifie pas que c'est vraiment lui. If you are under law, if you are measuring Holy Spirit, actually you are saying you are measuring demons. Wenn du dich unter dem Gesetz befindest und den Heiligen Geist erwähnst, dann erwähnst du eigentlich den Satan und befindest dich unter dem Satan, aber nicht unter dem wahrhaftigen Christus. Et si tu te trouves sous la loi, mais tu mentionnes le nom du Saint-Esprit, là tu parles de démon et pas du Saint-Esprit de Jésus-Christ. If you are under law, the voice you hear can never be the voice of the Holy Spirit. Denn wenn du dich unter dem Gesetz befindest, going to be the voice of demons. Dann ist die Stimme, die du hörst, niemals die Stimme des Heiligen Geistes, sondern die Stimme von Dämonen. Et si tu es sous la loi, tu peux jamais entendre la voix du Saint-Esprit, mais tu écoutes seulement la voix des démons. Except the Holy Spirit wants you, he's always guiding us to him. He said he knows all the time. Mm-hmm. Except he is calling you to humble yourself. To come to Christ. Once it's outside that, it's now based on taking decision of for yourself. And you are under law. It's Satan that is controlling you. Es ist nur der wahrhaftige Heilige Geist, wenn er derjenige ist, der dich dazu auffordert, dich zu demütigen, ne? Zu ihm zu kommen, sich der Wahrheit zu demütigen. Aber jegliche andere Stimme, der du nachfolgst, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen unter dem Gesetz passieren, ist es die Stimme von Dämonen, denen du nachfolgst und nicht die Stimme des wahrhaftigen Heiligen Geistes. Et c'est seulement le Saint-Esprit, quand par exemple le Saint-Esprit il frappe à ta porte pour que tu t'es humilié devant Jésus-Christ, pour que tu sois humble, pour que tu viennes vers Jésus-Christ, c'est ça le Saint-Esprit. Mais quand il s'agit des décisions par exemple qui te profitent toi-même, qui sont seulement pour ton soi, là c'est le diable qui te contrôle et pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. No to Christ's grace is automatically yes. to law. Denn Nein zu der Gnade von Christus bedeutet automatisch ein Ja zu dem Gesetz. Et quand tu dis non à la grâce de Jésus-Christ, là tu dis oui, oui à la loi. Amen. Amen. If your relationship with the Holy Spirit, let me say this again. If you are under law and you are having a relationship with any spirit that is controlling you, directing you on what to do, decision to take, under law is never the Holy Spirit. Ich sage es noch einmal, wenn du dich unter dem Gesetz findest und du sozusagen sagst, dass du geleitet bist von einem Geist und dieser dich sozusagen auch leitet in Bezug auf Entscheidungen, die du triffst, dann ist diese Leitung, die du hast, nicht vom wahrhaftigen Heiligen Geist, sondern sie ist von Dämonen. Et si tu te trouves sous la loi, mais tu dis que tu as la relation avec un esprit, avec le Saint-Esprit, par exemple, là tu dois savoir que ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est un autre esprit qui n'appartient pas à Jésus-Christ. You know, if you are saying things concerning the Holy Spirit, and you know things concerning the Holy Spirit, and you are under law, it is deadly to you. Because under law, the Holy Spirit is not present. He is the Spirit of grace. Wenn du dich unter dem Gesetz befindest und beispielsweise etwas über den Heiligen Geist sagst oder versuchst, den Heiligen Geist zu zitieren, dann ist diese Sache sogar tödlich für dich. Denn der Heilige Geist agiert nur unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz. Und deswegen kann das überhaupt gar nicht der Heilige Geist sein, von dem du sprichst. Et si, par exemple, tu te trouves sous la loi, mais tu dis que tu sais des choses concernant le Saint-Esprit, que tu, oui, tu cites les choses du Saint-Esprit qui te dit, là, tu dois savoir que c'est très dangereux pour toi et c'est même la mort pour toi parce que le Saint-Esprit n'est pas présent quand il s'agit de la loi. Avez-vous expérimenté, I've seen it in people's life here, some people. They came here and they always hear, they say they hear voice. Something speaking to them. Something direct their life. And they are so full of themselves. And that's why, you know, what we say and what they say can never, you can see they are always opposite. Ich habe opposite auch direction. Because for them it's always, they are under law. And they want to be after the Holy Spirit under law. The demons will now be in charge of them. Und ich habe es auch schon bei einigen Leuten in ihrem Leben gesehen, auch hier unter dieser Gemeinde, dass es Leute gab, die gesagt haben, dass sie geleitet werden von einer gewissen Stimme, dass sie eine gewisse Stimme hören. Aber diese Menschen waren immer noch voll von ihrem Selbst. Ne? Sie waren immer noch unter dem Gesetz und haben versucht, unter dem Gesetz dem Heiligen Geist zu folgen. Aber das ist nicht möglich. Das ist tödlich für sie, weil diese Stimme, die sie hören, ist eben nicht der Heilige Geist, sondern das sind Dämonen. Et j'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui étaient aussi ici dans cette église, ils ont dit qu'il y a une voix qui les guide, il y a un esprit qui guide leurs décisions et puis qu'ils écoutent toujours, oui, de certaines voix. Mais si on voit la vie de ces personnes, on peut voir qu'ils sont toujours remplis de leur même, donc ils sont remplis de leur soi. Et donc ça montre qu'ils sont toujours sous la loi et ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur parle, mais c'est toujours, oui, ce sont des démons qui leur parlent. If you are under law, it is better you don't know anything about the Holy Spirit. Wenn du dich unter dem Gesetz befindest, ist es besser für dich, dass du überhaupt gar nichts über den Heiligen Geist erst weißt oder den Heiligen Geist überhaupt in deinen Mund nimmst. Et si tu es sous la loi, là c'est même mieux que tu parles pas du Saint-Esprit ou que tu saches des choses du Saint-Esprit. There are people or some churches today, they don't believe in anything spirit. Es gibt anything Holy Spirit. Es gibt einige Gemeinden, bei denen überhaupt gar nicht der Heilige Geist überhaupt erwähnt wird, weil sie nicht an irgendwas Spirituelles oder Geistliches glauben und deswegen dem Heiligen Geist überhaupt gar nicht in ihrer Gemeinde präsent ist. Il y a des églises, par exemple, qui ne mentionnent même pas le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit n'est pas présent chez eux parce qu'ils ne croient pas aux choses spirituelles. They are better than those churches that talk about Holy Spirit. Holy Spirit. And they are under law, and they don't even know that they are dealing with demons. Und diese Gemeinden, I don't know if you understand what I'm saying. Und diesen Gemeinden geht es geistig gesehen sogar besser, oder es ist sogar besser für diese Gemeinden, als bei den anderen Gemeinden, die unter dem Gesetz sind und jedes Mal über den Heiligen Geist sprechen, den Heiligen Geist zitieren wollen und gar nicht wissen, dass sie eigentlich insgeheim mit Dämonen kooperieren und eben nicht mit dem wahrhaftigen Heiligen Geist. Mais ces églises sont même mieux que les autres églises qui parlent toujours du Saint-Esprit, qui mentionnent toujours le Saint-Esprit, mais ils sont sous la loi et puis ils ne savent même pas qu'ils sont, que ce sont des démons qui le contrôlent. If you are occupied with law and you are talking about the Holy Spirit, it is not the true Holy Spirit you are talking about. Wenn du voll bist vom Gesetz und vom Heiligen Geist sprichst, dann sprichst du nicht vom wahrhaftigen Heiligen Geist. Et si tu es rempli de la loi et tu parles du Saint-Esprit, là tu ne parles jamais du Saint-Esprit, du vrai Saint-Esprit. Demons will finish you. Denn die Dämonen werden mit dir arbeiten. Mais ce sont les démons qui vont travailler avec toi. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, he said this, demon spirit, they sometimes appear as the angels of light. Mm-hmm. Erinnert euch, dass das Wort Gottes uns sagt, dass die Dämonen sich manchmal als Engel des Lichts ausgeben. Rappelez-vous que même des démons apparaissent comme des anges de la lumière. Amen. Under law, the Holy Spirit will not direct your life. Yeah, the only way he can speak to you is that look for a living church. Mm-hmm. If you are hearing something that is telling you humble yourself before me, before Christ, look for a living church and go to surrender to Christ. Apart from that, the Holy Spirit cannot tell you, go and do this, go and do that. Mm-hmm. When he knows that you are refusing to surrender to Christ. Mm-hmm. Unter dem Gesetz kann der Heilige Geist dich niemals leiten. Er kann dich nur leiten, wenn du wirklich willig bist, dich in eine lebendige Gemeinde zu begeben und dich dort wahrhaftig vom Heiligen Geist leiten lässt. Der Heilige Geist wird nur in dem Sinne an deiner Tür klopfen, wenn er dir sagt, dass du dich demütigen sollst, dass du einen Schritt zurücktreten sollst, dass du nach einer lebendigen Gemeinde suchen sollst. Dann ist es der wahrhaftige Heilige Geist, denn er wird auf die Bremse treten und dich dazu befähigen, dass du dich ihm unterordnest. Aber wenn du nicht bereit bist, das zu tun, dann bist du auch nicht bereit, dem wahrhaftigen Heiligen Geist zu folgen, weil du dich noch nicht mal seinem Wort folgen kannst, der dir sagt, dass du dich demütigen sollst und eine lebendige Gemeinde suchen sollst. Le Saint-Esprit te parle seulement quand il s'agit il va te dire tu dois te humilier devant Jésus-Christ, que tu dois chercher une église vivante pour pouvoir recevoir la vérité. Mais si tu n'as pas encore une relation avec lui, une vraie relation, il ne va pas te dire d'aller faire des autres choses, de faire des grandes choses, parce que ça, ce n'est pas la chose que Jésus-Christ va te dire de faire, mais il va te dire que tu dois te humilier devant lui. You know, under law, if you are under law and you are busy with what you call the Holy Spirit, it will be almost impossible for you to repent. Because the Holy Spirit you are dealing with is they are demon spirit. They are not true Holy Spirit. And for you to accept that they are not the true Holy Spirit will be so difficult for you. Wenn du dich unter dem Gesetz befindest und du so beschäftigt damit bist, so vieles für den Heiligen Geist zu machen und jedes Mal so beschäftigt bist, deine Zeit mit dem Heiligen Geist zu investieren, obwohl dir überhaupt gar nicht bewusst ist, dass du insgeheim mit Dämonen kooperierst, dann wirst du auch gar nicht in der Lage sein, den wahrhaftigen Heiligen Geist zu erkennen, weil du nämlich so beschäftigt bist, Dinge für den Heiligen Geist und mit dem vermeintlichen Heiligen Geist zu tun, obwohl die Dämonen dich die ganze Zeit beschäftigt halten. Du wirst gar nicht in der Lage sein, dieser Stimme nachzufolgen, die dir sagt, dass du dich demütigen sollst und eine lebendige Gemeinde folgen sollst. Et si tu es vraiment, ou si tu es sous la loi et puis tu es vraiment sûr que le Saint-Esprit te parle, là ça va être même presque impossible pour que tu te réponds parce que tu vas penser que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est au contrôle de ta vie. And that's why it's good to prove the voice we hear. Und deswegen ist es so wichtig, die Stimme zu prüfen, die wir hören. C'est ça pourquoi c'est très important d'examiner la voix qu'on écoute. Amen. Is it the voice of the Holy Spirit or the voice of demons? Ist es die Stimme des Heiligen Geistes oder ist es die Stimme von Dämonen, von schlechten, von bösen Geistern? Est-ce que c'est la voix du Saint-Esprit ou la voix des démons? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please always prove the voice. Bitte prüft immer die Stimme. Vous devez toujours examiner la voix. Amen. Amen. The voice that will make you go against Christ. Reject it. No, that is the voice of demons. Jegliche Stimme, die dir sagt, that will make you to now hate or question the truth. Jegliche Stimme, die dich dazu führen möchte, dass du Christus in Frage stellst oder dass du die Wahrheit in Frage stellst, dass du dich gegen Christus auflehnst, das sollte dir klar sein, dass diese Stimme nicht von Christus ist, sondern von Dämonen. Wir sollten diese Stimme verweigern. Et chaque voix qui te pousse d'être maintenant contre le Christ, de travailler contre le Christ, même de douter les messages et la vérité, ce sont c'est jamais la voix du Saint-Esprit, mais c'est la voix des démons. The voice that we are is always after what will profit you. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. What about you? What will profit you? If you do it, what is your gain? Mm-hmm. What will profit you? Mm-hmm. Diese Stimme, die dich immer dazu führen möchte, deinen eigenen Vorteil in der Sache zu sehen. Ne? Wo kannst du daran profitieren? Was nützt es dir persönlich? Mm-hmm. Et donc la voix qui te pousse à toujours penser de ta propre bénéfice, par exemple, cette voix te dit, si tu fais ceci ou cela, qu'est-ce que ça va te profiter? Qu'est-ce que ça va t'amener? Praise the Lord. Hallelujah. Those that are not hearing voices, they are better than those that are hearing voices, because those that are already hearing demons speaking, they will never go against those demons. Mm-hmm. They will always want to prove that those demons are the Holy Spirit. Mm-hmm. That is why for them to repent is almost impossible. Die Menschen, die überhaupt gar keine Stimme hören, für die ist es sogar einfacher oder besser als bei den Menschen, die umgeben sind mit irgendwelchen Stimmen, die zu ihnen sprechen, weil diese Menschen, die diese Stimme hören und welche die dämonische Stimme ist, für die wird es sogar schwieriger sein, dann am Ende des Tages Buße zu tun, um zum wahrhaftigen Jesus zu kommen, weil sie überhaupt gar nicht glauben werden, dass die Stimme, die sie hören, Dämonen sind, weil diese Dämonen genau die Dinge sagen werden, das für diesen Menschen lukrativ klingt, ne? Was für den eigenen Vorteil gut ist, wo du sozusagen gewinnen kannst. Mhm. Und das wird für diese Menschen so klingen, als kann das ja nur Gott sein, ne? Als kann das ja nur der Heilige Geist sein. Das heißt, sie werden so blind sein und gar nicht erkennen, dass das Dämonen sind. Und deswegen wird es für diese Menschen noch schwieriger sein, Buße zu tun, um wahrhaftig zur Wahrheit zu kommen. Et les gens qui n'attendent pas des voix du tout sont même mieux que les gens qui, oui, écoutent des voix différentes, parce que les gens qui écoutent des voix vont dire que oui, c'est le Saint-Esprit. Ils sont vraiment sûrs que c'est presque impossible de se repentir. Et on peut voir aussi leurs décisions et leur chemin, que tout est toujours guidé par une voix, parce qu'ils pensent que c'est toujours le Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. I know that there are different voices everywhere. Ich weiß, dass es überall verschiedene Stimmen gibt. Je sais qu'il y a des voix différentes partout. Religion have their voice. Die Religion hat seine Stimme. La religion a sa propre voix. The natural world as a whole have their voice. Und auch die natürliche Welt hat seine Stimme. Même le monde naturel a sa voix. Paul was always hearing the voice of religion. Paulus hat früher immer die Stimme der Religion gehört. Paul, par exemple, a toujours entendu la voix de la religion. You can see he was easily, the Lord now appeared to him. He accepted the Lord. But if you, there's a difference between hearing the voice of religion and hearing demons speaking to you. Und, they are not the same. In Paulus Fall war es so, dass der Herr ihm begegnet ist und er daraufhin auch die Wahrheit für sich angenommen hat. Aber es gibt einen Unterschied zwischen der Stimme der Religion und die Stimme der Religion zu hören und der Stimme von Dämonen zu hören. Aber, par exemple, Paul, il a toujours entendu la voix de la religion, parce qu'il y a une différence entre la voix de la religion et la voix des démons. Amen. Amen. Under religion, people go to church. They go to church because of themselves. Mm-hmm. They go to church so that they do something for God. They do something for people. You see, all these are based on religion. Mm-hmm. It's not demon that is particularly speaking to them. Mm-hmm. You understand me? Mm-hmm. But there are people that, you know, they are just after hearing voices. Mm-hmm. They always want to see signs. Or voice, something speak to them before they do things. Unter der Stimme von Religion beispielsweise gehen die Menschen zur Kirche. Ne? Sie stehen jeden Sonntag auf, gehen zur Gemeinde, aber da geht es auch wiederum nur um diesen Menschen selbst, ne? Damit sie Gutes tun können, damit sie anderen helfen können. Und das ist das, was die Stimme der Religion ihnen sagt. Aber die Stimme von Dämonen, da geht es nochmal um was ganz anderes, um was Tiefgründigeres, weil diese Menschen, die die Stimme von Dämonen hören, das sind die Menschen, die wirklich so fokussiert darauf sind und eine Stimme unbedingt hören zu wollen, die so darauf fokussiert sind und so fixiert darauf sind, unbedingt irgendwelche Träume oder irgendwelche Zeichen zu sehen oder unbedingt darauf, irgendeine Stimme zu hören. Und da ist es, wo die Dämonen dann auch agieren und eintreten werden. Par exemple, les gens qui sont sous la religion, eux, ils partent à l'église et puis la raison pour laquelle ils partent à l'église, c'est toujours à cause de leur soi, parce qu'ils font quelque chose pour Dieu, ils font aussi quelque chose pour les gens, donc il s'agit d'eux-mêmes. Mais les gens, par exemple, qui écoutent les voix démoniaques, par exemple, là, ce sont des gens qui cherchent toujours des signes, des rêves, des choses différentes avant de faire quelque chose. Donc, ils sont vraiment concentrés aux voix qu'ils entendent. You know, Paul, for example, you know, he was after his first father's religion. You can see the voice of religion speaking to him there. And there are also people, some people, the voice of their children. The voice of their parents, like I don't want to mention it, but one name, Mama Safira of the world, you know. You know, the voice of the natural family speaking, and that you can mix it with Christ. That is the voice of religion. Mm-hmm. And it will be speaking to you. It's different from when demons, are you getting it? Those ones, they can't even be saved. As time goes on, maybe, I don't know, it's a Well, those people that they depend or turn against them in one way or the other. You understand me? Because people always run to Christ when they are in problems. Then there is, but the other side, that, you know, they are so deep already in religion. And now they now hear voice. Truth, and the demon really speak to them. They tell you the voice said. The voice really said. A lady was here. Was living in Bellefield with two children. The lady was here. She said there's a voice that is always speaking to her. And then I said, what is the voice saying? Everything the voice was saying, they were all opposite Christ. And she believed it and refused to get out of it. Und man muss halt diesen wesentlichen Unterschied zwischen der Stimme von der Religion und von der dämonischen Stimme erkennen, weil bei der Stimme von der Religion, die kann beispielsweise auf Grundlage von deiner Liebe zu deiner Familie beispielsweise oder der Liebe zu deinen Kindern, der Liebe zu den Menschen, die du hier hast, agieren und zu dir sprechen. Ne? Und basierend aus dem Guten dieser Welt kann diese Stimme von Religion zu dir sprechen. Und auch diese Menschen, die dieser Stimme von Religion nachfolgen, können, wenn sie Buße tun, auch noch die Kurve kriegen zu Christus, ne? und vielleicht noch zu Christus kommen. Aber bei den Leuten, die wirklich der Stimme von Dämonen nachfolgen, geht es nochmal um eine Stufe tiefer. Ne? Das sind die Leute, die in der Religion so krass verwurzelt sind, dass wirklich sie wirklich diesen Stimmen begegnen, die sie zu Entscheidungen befähigen, dass sie Dinge tun. Und ich habe auch ein Beispiel von einer Person, die hier in der Gemeinde war und auch eine Stimme gehört hat und jedes Mal gesagt hat, dass sie diese Stimme hört. Und ich habe sie gefragt, was sagt denn diese Stimme zu dir? Und sie hat mir die Dinge gesagt, die diese Stimme gesagt hat. Und man hat ganz deutlich erkennen können, dass all diese Dinge, die Stimme zu ihr gesagt hat, nicht vom Christus waren, ne? Und gegenteilig von der Wahrheit waren. Aber die Person hat dieser Stimme geglaubt und nach dieser Stimme sogar agiert. Und daran erkennt man einfach, dass das dämonische Stimmen gewesen sind, woran sie sich hat leiten lassen. Encore, il y a la différence entre les gens qui écoutent la voix de la religion et les gens qui écoutent la voix des démons, parce que les gens qui sont oui, qui écoutent la voix de la religion, très souvent, ils écoutent aussi la voix de la famille naturelle, à l'amour de ce monde ou bien des autres choses. Et c'est ça pourquoi ils ne sont pas capables de suivre Jésus-Christ vraiment comme il faut, parce qu'ils sont toujours guidés par les choses naturelles. Mais s'il y a quelque chose, c'est plus facile pour eux de se repentir et de venir vers Jésus-Christ, parce qu'ils ne sont pas vraiment, c'est pas trop spirituel. Mais si tu compares les gens qui sont vraiment racinés dans la religion, dans la manière où ils écoutent même des voix, et donc ils sont guidés par des voix qui disent par exemple tu dois faire ceci ou cela, c'est presque impossible parce qu'ils sont très très sûrs de leur voix qu'ils entendent. Et il y a même une femme qui était ici dans cette église, elle a toujours dit oui, il y a une voix qui me guide, il y a une voix qui me dit toujours des choses. Et quand elle partageait oui, ces révélations que ces voix disaient toujours, oui, ces choses-là étaient toujours au contraire des choses du Christ. Law system is demonic system. Le système des Gesetzes ist ein dämonisches System. Et le système de la loi, c'est un système démoniaque. Demons love law. Die Dämonen lieben das Gesetz. Les démons aiment la loi. A tooth for a tooth. And you see, if you hate me, I hate you. Demon love it. If you vengeance, you take vengeance into your hand. That's law. If Christ fight for us and not we fight for ourselves, once a demon love is so much that you fight for yourself. Die Dämonen lieben beispielsweise das Prinzip von Auge um Auge, Zahn um Zahn, ne? Dass du dich rächen kannst, ne? Dass du selber das in die Hand nehmen sollst, ne? Und selber agieren kannst, wenn es darum geht, dass dir jemand was Falsches tut. Aber unter dem Gesetz wissen wir, dass der Herr für uns kämpft, ne? Der Herr für uns alles besiegt hat und wir nicht für uns selbst kämpfen müssen. Aber die Dämonen lieben dieses Gesetz und bauen darauf auf. Et les démons, eux, par exemple, ils aiment, oui, la loi, ils aiment le principe de don pour don, ou bien si tu détestes, si quelqu'un te déteste, que tu détestes cette personne, ils adorent la vengeance, mais nous, on sait que la vengeance est du Seigneur, que c'est le Christ qui combat pour nous. Praise the Lord. Hallelujah. Again, let us learn to live under the grace of Christ. Nochmal, lasst uns lernen, unter der Gnade von Jesus Christus zu leben. Encore, on doit apprendre de vivre sous la grâce de Christ. In our prayer, in our worship, in our praising Him, in our reading or studying the Bible, you can't be under grace or under law. In unserem Gebet, in unserem Lobpreis, in unserer Anbetung, in unserem Bibellesen, in allem, was wir tun, können wir uns entweder unter der Gnade oder unter dem Gesetz befinden. Dans nos prières, dans nos adorations, quand on lit la Bible, tu peux être soit sous la grâce ou sous la loi. In our relationship with one another, even in our relationship with Him, we can't be under grace or under law. In unserer Beziehung zueinander, aber auch in unserer Beziehung zum Herrn, können wir uns entweder unter der Gnade oder unter dem Gesetz befinden. Et même dans notre relation avec l'un et l'autre, ou bien même avec notre relation avec Jésus-Christ lui-même, on peut soit être sous la grâce ou sous la loi. Even what, you know, even speaking tongues. It's either you are either under grace or you're under law. Those under law even speak in tongues more than you. Can even speak in tongues more than you. But not all tongues are tongues of Christ. There are tongues of demons. Demons have their own tongues. Oder auch wenn du in Zungensprache redest, kannst du dich entweder unter dem Gesetz oder unter der Gnade befinden, weil auch die Dämonen haben ihre eigene Zungensprache, wo man sich auch drunter befinden kann, wenn man nicht unter der Gnade ist. Et même quand tu parles en langue, par exemple, tu peux être sous la grâce ou sous la loi. Et surtout les gens qui sont sous la loi, ils parlent en langue plus que nous, par exemple. Parce que tu dois savoir que même les démons ont aussi leur propre langue, mais ça ne signifie pas que ça vient du Christ. And that's why it's very good to know the truth. Deswegen ist es sehr gut, die Wahrheit zu kennen. C'est ça pourquoi c'est très bien de connaître la vérité. Once you hear somebody saying, the Holy Spirit said, ask the person what the Holy Spirit said. If you know the truth, you will be able to judge that spirit. Sobald jemand zu dir sagt, to prove that spirit if it is Christ or demon. Sobald jemand zu dir sagt, and Commissioner, if you know the truth, what Christ called the truth, not what religion called the truth. If you know the truth, what Christ called the truth, you will be able to know who is speaking. wenn du die Wahrheit kennst, und zwar das, was Christus die Wahrheit nennt, die wahrhaftige Wahrheit von Jesus Christus, dann wirst du auch in der Lage sein, prüfen zu können, ob was eine Person sagt, wirklich von Christus ist und wirklich vom wahrhaftigen Heiligen Geist kommt oder nicht. Wenn beispielsweise du einer Person begegnest und sie sagt, der Heilige Geist hat mir gesagt oder der Heilige Geist hat mir offenbart, dann frag diese Person, stell diese Person in Frage, was der Heilige Geist ihm tatsächlich gesagt hat. Wenn du dich wirklich unter der Wahrheit befindest, dann wirst du erkennen, ob das wahrhaftig von Christus ist oder ob das ein dämonischer Geist ist. Et si tu connais vraiment la vérité, ce que Jésus-Christ appelle la vérité, pas ce que la religion appelle la vérité, tu vas être capable à juger et à examiner si la chose qu'une personne dit vient vraiment du Saint-Esprit ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit », mais tu dois être capable à juger et d'examiner si ça vient vraiment de lui ou pas. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Let us go to 1 Corinthians 13. Lesen 1. Korinther 13. On va lire 1 Corinthiens 13. From verse 1. Ab Vers 1. Verset 1. It said, though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sandy brass, or a tinkling cymbal. Again, though I speak with the tongues of men and of angels, the two tongues, you can see different tongues there. Tongues of men, that's the language men can understand. The tongues of angels, heavenly language. Amen. Hier wird von zwei Sprachen gesprochen. Die Sprachen der Menschen, das ist die Sprache, mit der wir uns gegenseitig verständigen können, und die Sprache der Engel, ne? Das ist eine himmlische Sprache. Et dans verset 1, on a écrit qu'il y a deux langues. Il y a les langues des hommes, donc les choses que l'homme peut comprendre, ou les langues des anges, donc une langue céleste. You know, is it not in Acts of Apostles, when the Holy Spirit came upon, that is, let's go there, put something here. Mm-hmm. There's something I want to show you here. Wir gehen zur Apostelgeschichte 2. Acts 2. Actes des Apôtres 2. Mm-hmm. Praise the Lord. Alléluia. Mm. Amen. Mm-hmm. You know, the days of during the days of Pentecost. Amen. Mm-hmm. The Pentecost. Okay, let's go there. Acts 2. Apostle from verse 1. 2, verse 1. Acts 2, verse 1. He said, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. You see there. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues, like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Do you see that? Mm-hmm. Amen. Verse 5. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. Now, when this was noise about, the multitude came together and were confounded, because every man heard them speak in his own language. Remember 1 Corinthians 13:1, the tongues of men or the tongues of angels. Mm-hmm. I don't know if you understand the connection. Und wenn, verbindet den, das, was wir gelesen haben, hier von 1 bis 6, mit dem, was wir zuvor gelesen haben, in 1. Korinther 13, Vers 1. Hier spricht man hier auch von den Sprachen, die Menschen gehört hatten, die Sprachen der Menschen und der Engel. Et on a écrit dans Actes 2, verset 1 à 6, comment le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et puis dans verset 6, on a écrit au bruit qui. Donc on a écrit pratiquement que chacun a écouté parler les apôtres dans sa propre langue. Donc ça montre encore dans 1 Corinthiens 13, qu'il y a des langues des hommes et des langues des anges. Are you getting it? Mm-hmm. In verse 4, it said, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance, different tongues. You understand me? Then verse 6, it said, now when this was noise abroad, the multitude came together and were confounded because they that every man heard them speak in his own language, the tongues of men or the tongues of angels. In Vers 4 beispielsweise lesen wir, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt waren und in anderen Sprachen zu reden anfingen, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Und in Vers 6 lesen wir, dass jeder sie hörte und jeder in seiner eigenen Sprache reden hörte. Das heißt, auch hier sehen wir, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Sprachen der Menschen und die Sprache der Engel. Dans verset 4, on a écrit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et dans verset 6, on a écrit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc encore, il y a la langue des hommes et la langue des anges. Verse 7, please. Of Acts 2. He said, and they were all amazed and marveled, saying one to another, behold, are not all these which speak Galileans? Verse 8. And how hear we every man in our own language, our own tongue, within wherein we were born? Praise the Lord. Hallelujah. You can see the tongues of men. There were the tongues of men there. Amen. And the people we are understanding, they have different languages coming out from these people that did not. These people, it is the language that they cannot speak naturally. But those language was coming out from them. Und wir sehen hier in Vers 7 und Vers 8, dass die Sprache der Menschen sozusagen den Aposteln eingegeben wurde, damit sie diese Sprache sozusagen aussprechen. Es war nicht etwas, was eine Sprache, die sie schon vorher beherrscht hatten, sondern es ist eingegeben worden und die anderen Leute konnten sie verstehen. Donc, on peut voir ici dans cette situation, il y avait des enfants de Dieu, donc des apôtres, qui commençaient à parler en langue. Mais comme on a lu dans 1 Corinthiens 13, il y a aussi des langues des hommes et des langues des anges. Et naturellement, les apôtres n'étaient pas capables de parler, par exemple, comme on a écrit dans verset 7, à Galiléen. Mais à cause du Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit, ils ont été capables de parler maintenant dans une autre langue. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the different languages from verse 8. You see, from verse 9, Parthian, Medes. Then verse 11, too, is there. Then verse 10 is there, verse 11. Then verse 12 now, please. We read verse 12. On peut voir dans verset 9 comment il y avait des langues différentes. Okay, let's read from verse 11, please. On va lire verset 11. We read now verse 11. It said, Cretes and Arabians. We do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Verse 12. And they were all amazed and were in doubt, saying one to another, what meaneth this? Verse 13. Others mocking said, these men are full of new wine. Praise the Lord. Remember somebody mocking us yesterday? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. We throw them out. Amen. Mm-hmm. Because of what we have there that concerning Christ Jesus. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. He said that we are mocking them. Amen. Mm-hmm. In Vers 13 lesen wir, dass sie verspottet wurden und dass die Leute sprachen, sie sind voll süßen Weins. Und auch gestern ist es uns im Trödelmarkt widerfallen, dass wir auch verspottet wurden von einer Person, weil wir Jesus Christus dort repräsentiert haben. Dans verset 13, on a écrit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Et c'est la même situation comme aussi hier au marché, quand une personne s'est moquée de nous parce qu'on a dit que Jésus-Christ est le seul sauveur. Praise the Lord. Amen. There is another place, we are still in 1 Corinthians 13. I want us also to go to, let me see, 1 Corinthians 2 Corinthiens 14. Wir lesen 2. Korinther 14. On va lire 2 Corinthiens 14. 2 Corinthiens 14. I'm very sure that is easy. Let me go there. First Corinthians 14. 1 Corinthians 14, not second. 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14. Praise the Lord. Praise the Lord. There's a place. I'm coming. Just give me time to find it. I don't have it here at all. Praise the Lord. Amen. This very place talks about I will find you. You cannot hide. Praise the Lord. Yes, 1 Corinthians 12. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians 12. 1 Corinthians 12. Amen. It talks about. It talks about, we are there now. 1 Corinthians 14. Please go there, please. I'm there now. 1 Corinthians 14. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 14 of 1 Corinthians. 1 Corinthians 14, verse 14. 14. 1 Corinthians 14, verse 14. 1 Corinthians 14, verse 14. He said, for if I pray in an unknown tongue, my spirit prayed, but my understanding is unfruitful. Amen. You can't, once you are praying in tongues, you natural what is coming out, your understanding is because it's not coming out from your mind. It's coming out from your spirit. Your language, the language you understand, is coming out from your mind. Speaking in tongues is coming out from your spirit. And once you are not speaking in tongues, it's coming out from your spirit. Here he said in verse 2 of it. Look at verse 2. Also in Vers 14, okay, wir lesen Vers 2. Chapter 14 of 1 Corinthians 1. 1. Korinther 14, Vers 2. Dans verset 14, on a écrit que quand on prie en langue, à notre esprit et en prière, mais notre intelligence demeure stérile. Et maintenant, on va lire verset 2. Il dit, for he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him. Howbeit in the spirit he speaketh mystery. Praise the Lord. Alleluia. You can see the different tongues. The tongues of men or the tongues of angels. The tongues of angels, no one can understand it. It is only the Holy Ghost that helps you to know what you are saying. It will direct you. It will break everything. You never speak in vain. You never speak for nothing. That's when you are speaking in tongues. Also in Vers 2 und Vers 14 erkennen wir nochmal den Unterschied zwischen den Sprachen der Menschen und den Sprachen der Engel. Ne? Weil in in Vers 14 und in Vers 2 lesen wir, dass diese Sprache, die wir sprechen, das ist, dass der Geist jetzt zwar betet, aber der Verstand ist ohne Furcht. Also die Sprache der Engel, diese himmlische Sprache, kommt von dem Geist und nicht von dem Verstand. Und das, was wir verstehen können, das, was aus dem Verstand kommt, das ist diese menschliche Sprache, die jeder auch verstehen kann. Et dans verset 2, on a écrit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, ça signifie qu'il y a deux langues, il y a la langue humaine et la langue céleste des anges. Et si tu pries, par exemple, en langue, ça signifie que toi-même, tu ne peux même pas comprendre ce que ça signifie, sauf que le Saint-Esprit te révèle ta prière en langue. Praise the Lord. Hallelujah. And it's also in verse 15 of 1 Corinthians 14. Look at it there. Wir gehen einmal zu Vers 15 über, 1. Korinther 14. Et maintenant encore 1 Corinthiens 14, maintenant verset 15. He said, what is it then? I will pray with the Spirit, and I will pray with the understanding also. I will sing with the Spirit. And I will sing with the understanding also. Praise the Lord. Hallelujah. You can sing by speaking in tongues. So, amen. Mm-hmm. You use speaking in tongues to sing also. Also hier wird ein Unterschied gemacht zwischen dem Geist und dem Verstand. Du kannst im Geist auch singen und lobpreisen. Ne? Mit Zungensprache kannst du auch lobpreisen und singen. Im verset 15, on fait une différence entre l'esprit et l'intelligence. Tu peux prier en langue et tu peux aussi chanter en langue. Then in verse 13, look at verse 13 of it. Jetzt schauen wir uns Vers 13 an. Verset 13. Amen. Amen. He said, wherefore, let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. You know, we have been to so many places now. Because of this 1 Corinthians 13, verse 1. Go back to verse 1 of 1 Corinthians 13. Wir gehen jetzt wieder zurück zu 1. Korinther 13, Vers 1. Et maintenant, on rentre à 1 Corinthiens 13, verset 1. He said, though I speak with the tongues of men and of angels, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So that you know that whatever is coming out from you once you are speaking tongues, it's not in vain. Mm-hmm. Und wir haben uns die anderen Verse auf Grundlage von Vers 1 angeguckt, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede. Ne? Das heißt, dass euch bewusst sein soll, dass das all das, was aus dem Geist kommt, die Sprache, die vom Geist kommt, dass das keine Sprache ist, die umsonst ausspricht. Et à cause de verset 1 de 1 Corinthiens 13, on a lu beaucoup des versets différents pour qu'on sait que si on parle en langue, c'est jamais en vain. He said, and have not charity. Charity is God kind of love. Und Paulus sagt hier, aber keine Liebe hätte. Und meint hier die Liebe von Christus, nicht die Liebe dieser Welt beispielsweise. Et dans verset 1, on a écrit, quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité est l'amour du Christ et pas l'amour de ce monde. Some people call it agape love. Amen. Manche nennen es auch Agape. Les autres les appellent aussi Agape. This charity is also called grace, God kind of grace. Diese Agape wird auch die Gnade von Gott genannt. Et oui, le mot Agape, ça signifie aussi la grâce de Dieu. It is based on the finished work of Christ. Denn sie basiert auf das fertige Werk von Christus. C'est basé sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Without the finished work of Christ, this charity can never exist. Ohne das fertige Werk von Christus kann diese Art von Liebe überhaupt gar nicht existieren. Et sans cette agape, cette charité, la grâce de Jésus-Christ, l'œuvre accomplie ne peut pas exister. Amen. He said, even in our speaking tongue, we should allow it to be under grace. Und selbst unsere Zungensprachen beten, wir sollten zulassen, dass das unter der Gnade passiert und nicht unter dem Gesetz. Et même quand on prie en langue, on doit permettre que ce soit sous la grâce et pas sous la loi. Praise the Lord. Hallelujah. Also, your so-called spending time with God can be under law, under grace. Und auch deine eigene persönliche Zeit, die du mit dem Herrn verbringst, die kann entweder unter der Gnade oder unter dem Gesetz sein. Et même quand tu, oui, tu passes le temps avec le Saint-Esprit, ça peut être sous la grâce ou sous la loi. Your motive, your value, your desire, your focus, what you hate, what you love, everything here on earth, it is based on grace, the kind of grace, or you are under yourself, which is love. Dein Motiv, deine Wünsche, das, was du liebst, das, was du hast, alles kann entweder unter der Gnade von Christus sein oder unter dem Gesetz. Tes motifs, tes désirs, les choses que tu aimes ou même que tu détestes, tout sont soit sous la grâce ou sous la loi. Et quand c'est sous la loi, c'est sous toi-même. What you call your rest, what you call your joy, your peace, you are either under grace or you are under law. Das, was du beispielsweise deine Ruhe nennst oder deinen Frieden oder deine Qualitätszeit, alles kann entweder unter der Gnade oder unter dem Gesetz sein. Et tout ce que tu appelles ton repos, ou bien ta paix, ou bien le temps que tu passes avec le Saint-Esprit, tout ça peut être sous la grâce ou sous la loi. Amen. It means you are either under a blessing or under a curse. Das bedeutet, du befindest dich entweder unter dem Segen von Christus oder unter einem Fluch. Donc, soit tu es sous une bénédiction ou bien sous une malédiction. It means you are either light or darkness. Das heißt, du bist entweder das Licht oder die Dunkelheit. Ça signifie que tu es soit la lumière ou le ténèbre. It also means you are either life. You either have life or death. Und es bedeutet auch, dass du entweder das Leben hast oder den Tod. Ça signifie aussi que tu as soit la vie ou bien tu as soit la loi. And that is why the Bible says we should choose. Und deswegen sagt uns die Bibel, dass wir uns entscheiden sollen. C'est ça pourquoi dans Deutéronome 30, Jésus-Christ nous dit qu'on doit choisir. Praise the Lord. Amen. Deutéronome 30. Dazu schauen wir uns 5. Mose 30 an. Deutéronome 30. Praise the Lord. Amen. From verse 19. 5. Mose 30, Vers 19. Deutéronome 30, Vers 19. He said, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and your seed may live. Praise the Lord. Hallelujah. That thou mayest love the Lord your God, and that thou mayest obey his voice. His voice. His voice alone should be our voice. Seiner Stimme soll mir gehorchen, denn seine Stimme sollte die einzige Stimme sein, unsere Stimme sein. Dans verset 20, on a écrit qu'on doit obéir la voix de Dieu et sa voix, ça doit être notre voix qu'on obéit. And that thou mayest cleave unto him, for he is your life and the length of your days. And see, the length of our days is not based on any food or anything. Amen. It's based on Christ. Amen. Dass die Verlängerung unserer Tage basiert nicht darauf, wie gesund wir uns ernähren, wie viel Sport wir treiben und wie viel Wasser wir am Tag trinken, sondern es ist abhängig davon, wie sehr wir dem Herrn gehorchen und ihm anhängen. Mm-hmm. On a écrit ici dans verset 20 que le fait qu'on obéisse à Dieu, c'est notre vie et c'est la prolongation. Donc ça montre aussi que ce n'est pas basé sur la nourriture que tu manges ou bien que tu fais des exercices. Non, c'est seulement basé au fait que tu obéis à la voix du Christ. And that's why, you know, we have to be very careful, please. Deswegen sollten wir wirklich vorsichtig sein. C'est ça pourquoi on doit faire très attention. You know, the natural system, we understand it so much. Das natürliche System verstehen wir sehr gut. Nous, on comprend vraiment le système de ce monde. What we don't know is the kingdom of heaven. Aber das, was the system. Das, was wir nicht verstehen, ist das Prinzip vom Königreich Gottes. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est le système du royaume des cieux. Amen. You know, a lot of us, we want to mix it. Viele von uns möchten beides vermischen. Et beaucoup de nous veulent toujours mélanger des choses. We don't mix it at all. Aber wir mixen es nicht. Mais nous, on les mélange pas. Amen. Amen. Anything you miss, automatically is no longer Christ, it's now Satan. Denn all das, was du zum Königreich Gottes nochmal vermischen möchtest, ist nicht mehr dann nur noch rein das Königreich Gottes, sondern es ist jetzt die andere Seite, und zwar vom Teufel. Et tout ce que tu mélanges, soit ce n'est plus du Christ, donc c'est pas le Christ complètement, mais c'est maintenant le diable. Jesus was here. Jesus war hier. Le Christ a été ici. He ate, he drank. Everything we are doing today, he did it. Amen. Yeah. Going from one place to another. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. He did all. But his father was a priority for him. Und Jesus war hier auf der Erde und hat all das getan, was auch wir tun. Er hat gegessen, er hat getrunken, geschlafen, er hat geschwitzt, ist auf Toilette gegangen. All das, was wir auch heute tun. Aber der Unterschied ist, dass sein Fokus immer auf seinen Vater war, dass sein Vater seine allererste Priorität war. Le Christ, il a été ici sur terre, il mangeait, il buvait, il faisait des choses différentes. Mais sa priorité était toujours son Père et ce que son Père a fait. Amen. Amen. Whatever come out from him was his father. All das, was aus seinem Mund rauskam, hat immer Bezug auf seinen Vater genommen. Et tout ce qui sortait du Christ, ça avait toujours une connexion à son Père. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Please stop. You know, even in our eating, we can be under law. Selbst wenn in unserem Essen, in unserem Essensverhalten, können wir uns unter dem Gesetz befinden. Et même quand on mange, on peut aussi être sous la loi. Amen. Amen. I don't eat meat. I don't eat that. Are you select? You don't eat. You don't. I know that we don't eat everything. But the motive behind it is even more important than whatever you are doing. Ich weiß, dass es beispielsweise, dass wir beispielsweise nicht alles essen, ne? Dass es Leute gibt, die auf gewisse Dinge verzichten. Aber es ist wichtig, das Motiv dahinter zu hinterfragen. Denn das Motiv dahinter darf nicht das Gesetz sein. Et tu peux dire aussi, je mange pas la viande, je ne mange pas ceci ou cela, mais le motif pour lequel tu ne manges pas cette nourriture, c'est même plus important que le fait que tu ne manges pas. The motive can now bring you now you are now under Satan, no longer under Christ. Denn das Motiv, weswegen du überhaupt verzichtest zu essen, kann dich dazu führen, dass du dich dann unter dem Satan befindest und nicht mehr unter Christus. Et le motif pour lequel tu refuses de manger, par exemple, ça peut t'amener même sous le diable. Amen. Amen. It can affect you in so many ways. Das kann dich auf viele Art und Weise beeinflussen. Et ça peut t'affecter dans des manières différentes. It's like, remember Cornelius and Peter. Mm-hmm. And the angel, when Peter was in trance, and there was a reptile coming from heaven. And from the sky, and the angel woke Peter to eat out of them, and he said, "I cannot eat them I will not eat them because they are unclean." I know it was not about food, but that through it, Peter was arguing with the angel. I don't know if you understand it. It's not about food, but through that very, because what he believed in the natural life was now affecting him. Are you getting it? Erinnert euch beispielsweise an die Situation zwischen Petrus und Cornelius, als Petrus den Traum hatte und quasi eine Schüssel von Insekten und Reptilien ihm vor ihm stand und er gesagt hat, dass er nichts essen wird, was unrein ist und dass er deswegen daraus nicht essen kann, obwohl der Engel ihm gesagt hat, dass er daraus essen soll. Und in der Situation ging es zwar nicht um das Essen an sich, aber das, was Petrus sozusagen wusste, ne, diese Lehre, die er hatte, oder dieses Bewusstsein, was er hatte von dem unreinen Essen, hat ihn in der Art und Weise beeinflusst, dass er in dem Traum sogar dem Engel widersprochen hat, ne, weil er einfach dieses Bewusstsein von diesem unreinen Essen schon von vornherein hatte. Oui, et même dans l'histoire de Pierre et Corneille, on peut voir que cette thème de ne pas de manger ou pas manger, ça peut même t'affecter naturellement parce que il y avait une situation où Pierre avait un rêve où il discutait avec un ange parce qu'il ne voulait pas manger un reptile parce que selon lui c'était impur, selon la loi du judaïsme c'était impur, et il a commencé à discuter avec cet ange bien que l'ange a dit qu'il peut manger cette nourriture. Et on peut voir que c'est la tradition de l'homme a commencé d'affecter Pierre même spirituellement. because of their tradition, because of their culture. Amen. Mm-hmm. Like Matthew 15, Jesus talks about it. He said, your tradition made the word of God of no effect. Mm-hmm. Amen. Your tradition, because of the tradition, what you are so used to. Amen. Mm-hmm. The system you are so used to. Mm-hmm. You now fight, you know, through that system. That system fight what Christ is saying. Because the system of this world, they are opposite that of Christ. Mm-hmm. And that of Christ is opposite that of this world. Mm-hmm. And once you are so rooted in that of this world, it's going to fight that of Christ anytime the truth now come to you. Mm-hmm. You question the truth. Mm-hmm. Und aufgrund von Tradition und von Sitten werden dann die Leute gehemmt, ne, dass sie dann wahrhaftig Christus nachfolgen können, weil auch Jesus hat es in Matthäus gesagt, dass aufgrund ihrer Tradition, dass sie sozusagen das Wort Gottes dann entkräftigen, ne, dass das halt keinen Effekt mehr auf die Leute hat, weil diese Tradition und Sitten in ihnen so verwurzelt worden ist, dass das überhaupt gar nicht mehr bei ihnen fruchten kann und bei ihnen greifen kann. Et à cause de la tradition et des coutumes des gens, oui, la parole de Dieu est toujours limitée. Et même dans Matthieu 15, Jésus-Christ a aussi dit que, à cause de vos traditions, la parole de Dieu, ma propre parole, n'a plus l'effet dans votre vie. Et c'est ça pourquoi on doit faire très attention que les coutumes humaines ne deviennent pas, nos systèmes. Praise the Lord. Alleluia. I hope you know where it is in Matthew 15. He said, but even verse 9. Matthew 15:9. But where do they worship me, teaching for doctrine the commandment of men? Hmm. Amen. Mm-hmm. They have their commandment, which is the commandment of men. Mm-hmm. And also in verse 6, and honor not his father and his mother, he shall be free. Thus have you made the commandment of God of none effect by your tradition. Amen. Mm-hmm. That tradition might be your food, what I eat, how I see things. Mm-hmm. You understand me? That, you know, what I call hate, what I call love. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. It's like religion today. They are, you know, anything abortion. Aborting babies. Mm-hmm. They fight it to everything. And, you know, I'm not for it. I'm not against it. And for Christ. Are you getting it? Mm. It should be about Christ Jesus and not about any man. Mm. No matter how that person is. Are you getting it? Mm. Tradition is something so powerful that can make you question. If you are so rooted in it, I thank God for Paul, who later, in spite of the tradition of his forefather, he was rooted in it. Yeah. But he was able to be delivered from them all. From them all. Praise the Lord. In Matthäus 15, Vers 6 lesen wir, und so habt ihr das Gebot Gottes um eure Übertretungen willen aufgehoben. Und auch in Vers 9 sagt Jesus, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und das kann alles sein. Ne? Das, diese Menschengebote kann die Art und Weise sein, wie du isst, ne, die Entscheidungen, die du triffst in Bezug auf dein Essverhalten oder deine Gewohnheiten, deine Routine, all das können zu Gebote werden, wenn du so verwurzelt darin bist. Ne. Das sehen wir ja auch in dem Leben der Pharisäer, die sozusagen so verwurzelt waren in ihren Geboten und Sitten und Traditionen. Und es gibt diese Menschen, die auch so verwurzelt sind und tagelang vor Sachen für Dinge protestieren können, beispielsweise für Abtreibung, weil sie so vernarrt darin sind, das zu bekämpfen. Aber es sollte uns nicht um diese ganzen Dinge gehen, sondern nur um Christus. Oh, allein, Black Lives Matter. Oder Leute, die Kampagnen machen für Black Lives Frauenbewegungen, dass sie wirklich tagelang da irgendwie rumkampieren, weil sie so krass darin vernarrt sind, das zu ihrer Tradition, zu ihrem Gebot gemacht haben. Aber darum sollte es uns nicht gehen. Uns sollte uns einfach um Christus selbst gehen, ne? Dass man nicht für diese Menschen oder für diese menschlichen Dinge einsteht, sondern einfach für Christus selbst. Und auch Paulus war auch verwurzelt in diesen Traditionen, die er hatte. Ne? Er hat die Traditionen seiner Vorfahren gehabt und ist denen nachgefolgt. Aber ich danke dem Herrn, dass Paulus auch in der Lage war, da rauszukommen und Christus nachzufolgen. Et dans Matthieu 15, verset 9, on a écrit, c'est en vain qui m'honore et enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Et dans verset 6, on a aussi écrit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et ta propre tradition peut être, par exemple, la nourriture que tu manges ou bien que tu ne manges pas, ou bien tes principes, tes motifs, ou bien même les campagnes, comme par exemple les gens qui sont contre le racisme, ou bien les gens qui sont des féministes. Donc tout ça sont des traditions de l'homme qui limitent la parole de Dieu. C'est ça pourquoi on doit faire très attention. Mais nous sommes vraiment reconnaissants pour Paul qui a permis que le Saint-Esprit change ses chemins, parce que même lui, il a suivi les lois et les commandements de ses ancêtres, mais grâce à Dieu, il a été capable à suivre maintenant Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. I know Gavin want to say something. I don't know if his question, can we postpone it in a close place? Ich wollte noch es ist keine Frage, sondern Bemerkung. Okay. Peter was in the verse where Peter was confronted by the Lord not to eat certain food. Peter was not dealing with the problem Peter was having was not actually tradition, but rather the law, because in it was specifically the law of what is the law? The is law the law not is is the law not tradition? Yeah, the law was their tradition. Yeah, I know. Mm-hmm. Because we are speaking about not to be in the law, so that okay. We understand that it was and actually... Yeah, but you should know that law and tradition, they are one. Yeah. Mm-hmm. Yeah. They are the same. In Leviticus, in the third book of Moses, those food that the Holy Spirit was telling Peter to eat is actually the food he told them not to eat. Mm-hmm. So he was, for him it was like, but actually in the law it says, mm-hmm. So he was having problem with the law, mm-hmm. And exactly. Because of the law he couldn't, he couldn't obey Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, that is just like where I said, those things that you do not eat, it can't, just like he read, he said, talks about it, that it was law. And it is true, it was law. Those things were, it was under the laws of Moses, that they should not eat those things. And now, the Lord now said, eat. They are just like Paul. Paul was under the laws of their forefathers. Their forefather, Abraham, Moses, and all. You understand me? He was under it. And most... Even what Peter did, Paul can do it. Paul will do it also and say, we don't eat it because the laws. He says, except your righteousness exceed that of the Jews, of the Pharisees. They cross all the T and they dot all the I. For them, everything must be exactly. You know, they want to obey everything. Now, Jesus said, our obedience must be more than that of the Pharisees. For you to be more than them, it means you have to submit to Christ. Because for them to obey the laws of Moses was very, very strong. Stronger than everything in their life. And that is why they were pursuing Jesus Christ everywhere. And they now, you know, if you say no, if you anything that is against their law, they want to eradicate it. They want to remove it. That was why Peter did not want to eat that very thing. And you know, and that is why we should not make things law. Anything you now make law, that thing is going to be, it's going to not bring you into bondage. Only one law we are to have, that is not ignoring Christ. rejecting him. That's all that. It's a law, and it's God kind of law. Remember, it's Christ's law. It's the law that he said sin against the Holy Ghost. There is sin against the Son of Man. There is forgiveness. But sin against the Holy Ghost. Sin against the Holy Ghost is ignoring Christ. Und der Bruder hat und unser Bruder hat nochmal hinzugefügt, dass das eigentliche Problem im Fall von Petrus auch noch gar nicht mal die Sitten oder die Traditionen war, die er hatte, sondern das war das Gesetz, das ihm sozusagen im Weg stand. Denn das, wovon Petrus gesagt hat, was er nicht essen darf, weil es unrein ist, sind genau die Worte, die ihm vom Herrn in Dritter Mose auch gegeben worden sind. Ne? Diese Sachen, die halt nicht gegessen werden sollen. Und es war halt das Gesetz, das from God. Und das halt von Gott selber kam, ne? Mm-hmm. Das Gesetz. Und hat die Sache nicht ausführen können, weil ihm das Gesetz in dem Sinne daran gehindert hat, das sozusagen auszuführen, was der Herr eigentlich von ihm wollte. Ne? Dass er eben das Gesetz aufgibt und dem Herrn nachfolgt. Und deswegen ist es auch wichtig für uns, dass wir aus keiner Sache ein Gesetz für uns machen, sondern dass wir nur ein einziges Gesetz in uns haben, und zwar, dass wir den Herrn nicht ignorieren, ne? Dass wir sein Wort nicht ignorieren, weil das ist das Einzige, was für uns Gesetz sein sollte und nicht unsere eigenen Traditionen, unsere eigenen Gesetze. Et notre frère aussi dit que le problème que Pierre avait, c'était que ce n'était pas la tradition humaine, mais c'était plutôt la loi, parce que dans la loi, on avait écrit de ne pas manger certains animaux. Et quand Jésus-Christ lui a dit maintenant de manger ces animaux, Pierre avait des problèmes avec ça à cause de la loi. Et maman a encore ajouté que la loi, c'était surtout aussi le problème des pharisiens, parce que les pharisiens, eux, ils ont suivi la loi tellement fort que tout qui était contre la loi était toujours un problème pour les pharisiens. Et c'est la raison pour laquelle ils n'étaient même pas capables d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que Jésus-Christ a maintenant montre que lui, il est même il est même plus haut que la loi. Et c'est ça, Jésus-Christ nous a dit, si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, là on a un problème. Et comment on peut dépasser la justice des pharisiens? C'est quand on se soumet à Jésus-Christ. Praise the Lord. On ne doit pas permettre que nos traditions et nos lois nous séparent de la vérité. Amen. And that's why in Romans 8, verse 12, the Bible calls us debtors. We are debtors. Look at God there. Wir lesen Römer 8, Vers 12 und sehen, dass uns dass die Bibel uns schuldig. Romans 8, 12. On va lire maintenant Romains 8, verset 12. Talking about law, amen. The law of Christ. That obeying his voice alone, amen. Which is the truth. We said, therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the spirit. You see there? Amen. Vers 12, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Dans Romains 8, verset 12, on a écrit ainsi, donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, mais pour l'esprit. Amen. We are debtors to live, you know, it's like a bondage. To live under Christ. Wir haben also eine Amen. Verpflichtung. Aber unsere Verpflichtung ist es, dass wir unter Christus leben. Donc nous sommes obligés de vivre sous la grâce, sous le Christ. Remember in John 15, he said, without me you can do nothing. Erinnert euch an Johannes 15, wo der Herr gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Et rappelez-vous, à Jean 15, on a écrit que sans lui on peut rien faire. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to choose the truth. Möchte, and grace. Er möchte, dass wir uns für die Wahrheit und für die Gnade entscheiden. Il veut qu'on choisisse la vérité et la grâce. Amen. Amen. Don't choose law, but choose grace and truth. Go to John 1:17. Entscheide dich nicht für das Gesetz, sondern für die Gnade und für die Wahrheit. John 1. Wir lesen Johannes 1. Et on ne doit pas choisir la loi, mais plutôt l'esprit et la vérité, la grâce et la vérité. Et maintenant, on va lire Jean 1, verset 17. He said, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Please choose grace and truth always. Johannes 1, Vers 17, in das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Entscheide dich bitte immer für die Gnade und die Wahrheit. Im Verset 17, on a écrit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est ça pourquoi on doit toujours choisir la grâce et la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Also in our thought. Und auch in unseren Gedanken. Et même dans nos pensées. Amen. In worries. In unseren Sorgen, dans nos soucis. We can either be under grace or under law. Selbst da können wir entweder unter der Gnade oder unter dem Gesetz sein. Là aussi on peut être sous la grâce ou sous la loi. Amen. Amen. The past, the flesh, including the fleshly family. Die Vergangenheit oder die fleischliche Familie. Le passé et inclut aussi la famille naturelle. You are going to be under grace concerning them or under law. Du wirst ihnen bezüglich dich entweder unter der Gnade oder unter dem Gesetz befinden. Tu vas aussi concernant eux, tu vas être soit sous la grâce ou sous la loi. Even your past life. Oder auch dein vergangenes Leben. Et même ta vie passée. Amen. As you used to live before this time, before your relationship with Jesus Christ, before you became saved. Wie du vor deiner Beziehung mit Jesus Christus dein Leben geführt hattest. La façon comment tu as vécu avant ta relation avec Jésus Christ. Amen. Allow everything to push you further to Christ. Lass zu, dass alles dich immer weiter zu Christus zieht. Je dois permettre que tout te pousse vers Jésus Christ. Are you getting it? The past life might, you know, might be so, be so terrible. Amen. Might be. Amen. Some, you know, they did not make a lot of mistakes. There are some, that mistake is still, it's as if it's still following them. Are you getting it? Under it, because of those mistakes, you can either be under, you cannot be under grace or you are under law. Es gibt beispielsweise Menschen, die ein Leben vor Christus gelebt haben, was wirklich viel, ich sag mal, sehr viel beinhaltet hat, ne? Wo das Leben, wo man sehr viele Fehler gemacht hat in der Vergangenheit. Und dass die Menschen vielleicht das Gefühl haben, dass diese Fehler, die sie begangen haben in der Vergangenheit, sie immer noch verfolgt. Aber muss zulassen, dass das selbst dein Leben, das du vor Christus gelebt hast, dass du das alles Christus abgibst und dass das unter der Gnade ist und dass du dich nicht da unter dem Gesetz befindest und dich immer noch dafür selbst verantwortlich machst oder dich selbst verurteilst. Et il y a des gens, par exemple, avant ce temps ici, avant qu'ils ont maintenant une vraie relation avec Jésus-Christ, ils ont vécu une vie complètement différente. Ils ont fait des fautes ou des choses qui n'étaient pas vraiment en Christ avant. Et ça semble comme si, oui, le passé leur ça les poursuit jusqu'aujourd'hui, puis c'est condamné jusqu'aujourd'hui. Mais tu dois permettre que tu vis maintenant la vie en Christ aujourd'hui. Amen. Amen. Under grace, the past, you know, it has been so terrible, but it now brings you further to Christ. It helps you. Amen. Mm-hmm. Anytime you remember, you just thank Him for saving you. And not regretting or even punishing yourself. Mm-hmm. Unter der Gnade Under law, you punish yourself. Under grace, you rejoice for that He saved you. Mm-hmm. Unter der Gnade wirst du dich nur selbst verurteilen, wenn du an deine Vergangenheit denkst. Du wirst dir selber die Schuld geben, obwohl du jetzt ein Leben in Christus lebst. Aber unter der Gnade wirst du dich erfreuen, wenn du dich an deiner Vergangenheit erinnerst, weil du dankbar bist, woraus dich Jesus Christus rausgeholt hat. Et si tu es sous la loi, là, tu vas toujours regretter, tu vas toujours être triste et même te punir toi-même pour ton passé. Mais sous la grâce, tu vas te réjouir que le Christ est capable de sauver quelqu'un comme toi. Praise the Lord. Alléluia.